Deiner Mama gleichst du bis aufs Haar. Die spurlos verschwand vor 7 Jahren. Haare wie Silber, extravagant. Ihren schwarzen Schlüpfer im Gras man nur fand. Ihr Kinderlein kommt, hört mein Wiegenlied, wenn am Horizont der bleiche Mond aufzieht. Der Mond bleich aufzieht. Deinem Vater geboren hast du ein Kind. Von Wölfen gesäugt, erzogen vom Wind. Eine Kreidekontur, wo dein Körper dann lag. Sumpflilien weiß jetzt auf deinem Grab. Ihr Kinderlein, kommt, hört mein Wiegenlied, wenn am Horizont der bleiche Mond aufzieht. Der Mond gleich aufzieht. Hört mein Wiegenlied, wenn am Horizont der bleiche Mond aufzieht. Ihr Kinderlein, kommt, hört mein Wiegenlied, wenn am Horizont der bleiche Mond aufzieht. Der Mond bleich aufzieht. Der Mond bleich aufzieht. Amen.